mich nur an und lachte nicht ein Wort. Doch was du dir denkst, das weiß ich sofort. Wir beide müssen uns öfters jetzt sehen, denn niemand versteht sich wie wir. Darum tanze ich heute auch nur noch mit dir. Nur mit dir, nur mit dir, nur mit dir. Erstens bist du schon als Mann mein Glück. Zweitens hab ich dich so lieb. Und wenn ich schon tanze, tanze ich mit dir. Denn ich hab Gründe genug dafür. Du brauchst mir nur in die Augen zu sehen. Dann weiß ich genau, was du willst. Du schaust mich nur an und sagst nicht ein Wort. Doch was du dir denkst, das weiß ich sofort. Wir beide müssen uns öfters jetzt sehen, denn niemand versteht sich wie wir. Darum tanze ich heute auch nur noch mit dir. Nur mit dir, nur mit dir, nur mit dir. Das ist schön, das ist schön.